Und das ging so weit, dass er selbst sagte, wenn ihm etwas passieren würde, sollte man nach Tätern aus dieser Gemeinde suchen, nach Bekannten des Bürgermeisters. Glades und Carvalho schien richtig getippt zu haben. Die mutmaßlichen Auftragsmörder haben in ihren Aussagen mehrere Familienmitglieder des Bürgermeisters von Marginopoli, James Bell, belastet. Vor allem zwei Onkel von Bell sollen den Mord finanziert und organisiert haben. Stand Oktober 2016, der eine Onkel ist noch immer flüchtig, der andere sitzt in Untersuchungshaft und schweigt. Mehr als ein Jahr nach dem Mord an Glades und Carvalho hat der Staatsanwalt noch keine Anklage erhoben. Der Fall scheint klar. Ein korrupter Politiker lässt einen mutigen Journalisten ermorden, weil der Misswirtschaft aufdeckt und seine Recherchen öffentlich macht. Aber ganz so einfach ist die Geschichte nicht. Radio Liberdade ist nach dem Mord umgezogen. Von der Straße tritt man in einen Vorraum. Hier sitzt die Sekretärin an einem kleinen Schreibtisch. Es gibt eine Küche, ein winziges Büro für die Chefredaktion und das Studio. Das neue Mittagsmagazin läuft. Jetzt kommt ein Herr herein, das schwarze Haar seitlich gescheitelt, im Poloshirt. Die Sonnenbrille steckt im Ausschnitt. Es ist Romeo Aldighieri, Bürgermeister von Granja, einem kleinen Örtchen zwischen Camusim und Marginopoli. Gleich wird er dem Moderator ein Interview geben. An den Reglern sitzt der Techniker Ricardo Caxias. Wie damals, als Glades und Carvalho erschossen wurde. Ich habe das Programm gefahren. Und ich habe fast nichts gesehen, weil der Typ mir mit der Waffe bedeutet hat, mich zu ducken. Ich habe nicht mal das Gesicht richtig gesehen. Ich war total aufgeregt. Ich habe nicht gesehen, wie er aussah. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich unter das Mischpult verkrochen und gebetet, dass er mich nicht tötet. Ich hätte auch ohnmächtig werden können. Ich hätte vor Angst sterben können, aber ich habe zu Gott gebetet. Der Mann ist also reingekommen und Gladeson konnte gar nichts mehr sagen, so schnell hat er abgedrückt. Ich habe die Schüsse bloß gehört, drei Schüsse. Und ich bin unterm Tisch hocken geblieben, habe gebetet, dass sie so schnell wie möglich abhauen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich dachte, die knallen mich auch ab, weil ich war ja dabei. Ricardo erinnert sich genau an den Mord, aber er spricht nicht gern darüber. Es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Die Sache ist Vergangenheit, keiner denkt mehr dran. Nur eine Sache hat sich nicht geändert. Der Bürgermeister von Granja, Romeo Aldighieri, taucht auffällig häufig in diesem Radiosender auf. Er gibt Interviews, hält Ansprachen und wird im Programm von Radio Liberdade immer wieder als Amigão, als dicker Freund, bezeichnet. Mit der gleichen Regelmäßigkeit, wie die Moderatoren Romeo Aldighieri und seine Arbeit als Bürgermeister bewerben, kritisieren sie auch weiterhin den Bürgermeister James Bell im Nachbarörtchen Marginopoli. Glades und Carvalho hat ihn kurz vor seiner Ermordung sogar namentlich der Korruption beschuldigt. Echte Rechercheergebnisse hat er allerdings nie präsentiert. Stattdessen gab es denunziatorische Höreranrufe und Geschichten von Unterversorgung und Veruntreuung. Über Social Media verbreitet, in der Sendung nacherzählt. Was steckt dahinter? Persönliche Abneigung? Ein seltsames Verständnis von Journalismus? Techniker Ricardo steht auf und holt sich aus der Thermoskanne im Foyer einen Kaffee. Ich frage nebenbei, wem der Radiosender eigentlich gehört und wer die Mitarbeiter bezahlt. Romeo ist der Eigentümer des Senders. Romeo und Gladeson waren Partner. Ein Angestellter von Romeo Aldighieri zahlt den Leuten von Radio Liberdade jeden Monat ihr Gehalt aus, sagt Ricardo Caxias. Egal wen in Camusim man fragt, jeder weiß, Radio Liberdade gehört Romeo Aldighieri, dem Bürgermeister von Granja. Der kommt jetzt aus dem Studio und hat noch etwas Zeit für ein Gespräch. Können Sie mir mehr über Radio Liberdade sagen? Sind Sie der Eigentümer? Eigentümer des Radios? Nein. Laut Artikel 38 des brasilianischen Telekommunikationsgesetzes darf kein Träger eines politischen Amtes Manager oder Besitzer eines Rundfunkunternehmens sein. Trotzdem ist es kaum verschleiert gängige Praxis. Die Organisation Reporter ohne Grenzen weiß von mindestens 40 Parlamentsabgeordneten und Senatoren in der Bundeshauptstadt Brasilia, die in ihren Heimatorten Medien kontrollieren. Für Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, ist das eine massive Bedrohung der Pressefreiheit. Pressefreiheit ist was sehr Komplexes und deswegen versuchen wir uns als Organisation Reporter ohne Grenzen auch mit Medienbesitzstrukturen zu beschäftigen, weil wir das eben in Brasilien als ein ganz großes Problem sehen. Politische und wirtschaftliche Einflussnahme ein ganz wesentliches Problem. Politisch motivierte Gewalt trifft nicht nur Journalisten häufig, sondern jeden, der oder die sich auf das umkämpfte Feld der Politik begibt. Der Mord am Radiomoderator Gleison Carvalho ist vielleicht einer der spektakulärsten, aber lange nicht der einzige Fall. Im August 2016 haben Unbekannte im Bundesstaat Minas Gerais Mauricio Campos Rosa erschossen. Er war Chefredakteur eines Anzeigenblatts und schrieb über einen Müllskandal in seiner Gemeinde. Laut Reporter ohne Grenzen ist er der vierte brasilianische Journalist, der in diesem Jahr getötet wurde. Im Jahr 2015, in dem auch Gleison Carvalho starb, gab es mindestens 6 weitere Morde. In 4 von 7 Fällen traf die Gewalt Radiomacher. Radio ist in Brasilien, besonders in ländlichen Regionen ohne Internet, ein besonders wichtiges Medium. Radialista Gleidson Carvalho foi assassinado com 2 tiros enquanto apresentava seu programa nesta rádio em Camusim, Radio Ceará. Radio DJ is shot dead live on air as he presents regular show in Brazil where he criticizes local political corruption. Im nordostbrasilianischen Bundesstaat Ceará. Outros 7 jornalistas foram mortos no Brasil em 2015. Todos denunciavam a corrupção. Von Radio Liberdade hat es nach dem Mord keine offizielle Reaktion gegeben. Keine Traueranzeige, kein Statement der Geschäftsführung. Ist ja auch klar, eine offizielle Geschäftsführung gibt es bei Radio Liberdade ja nicht. Aber es gibt den Bürgermeister von Granja, den selbsternannten Freund und Partner von Gleison Carvalho, Romeo Aldighieri. Und der hat reagiert. 7 Tage nach dem Mord hat er einen Gedenkmarsch für Gerechtigkeit und Pressefreiheit veranstaltet. Über diesen Marsch ist in allen Zeitungen und allen Fernsehsendern hier in Ceará berichtet worden. Romeo Aldighieri ließ ein Foto des Moderators und den Satz »Wir sind Gleison Carvalho« auf T-Shirts drucken. Wer im Zug mitlief, bekam ein T-Shirt geschenkt. Ein gutes Jahr vor den Wahlen, eine lohnende Investition in die eigene Popularität. Dass ausgerechnet James Bell, der politische Gegner von Aldighieri, in den Mordfall verwickelt sein soll, passt prima in seine Wahlkampfstrategie. Die Enttäuschung über diesen Menschen ist gigantisch. Mir steht es nicht zu, über ihn zu richten. Die Bundesaufsichtsstelle hat unzählige Unregelmäßigkeiten, Unterschlagungen und Formfehler festgestellt. Jetzt müssen die Institutionen handeln. Mir steht ein Urteil nicht zu. Es ist Zeit, James Bell kennenzulernen. Ich habe mich mit ihm in seinem Büro verabredet. Der Bürgermeister von Martinópolis trägt ein Poloshirt mit Sonnenbrille im Ausschnitt. In jeder Zeitung, jedem Blog der Region ist zu lesen, dass er den Mord an Gleison Carvalho in Auftrag gegeben habe und dass 2 seiner Onkel ihm dabei logistisch und finanziell geholfen haben. James Bell hat seinen Anwalt zu unserem Gespräch dazu gebeten. Was die beiden zum Mordfall sagen, darf ich nicht aufzeichnen. Der Bürgermeister erklärt, das Programm von Radio Liberdade nicht gehört und mit dem Mord nichts zu tun zu haben. Seinen flüchtigen Onkel habe er seit Monaten nicht gesehen. Er spricht von Vorverurteilung und sagt, er sei Opfer einer Medienkampagne. Schließlich ist er doch bereit, ein paar Sätze ins Mikrofon zu sagen, aber nicht direkt zum Fall Gleison Carvalho. Heute guckt man auf die Politiker, auf Bürgermeister, Ministerpräsidenten oder die ehemalige Präsidentin und denkt sofort, der oder die ist doch links. Wenn wir die brasilianische Bundespolitik betrachten, die ist ja im Moment auch international in den Medien, dann denke ich, dieser Streit, wer ist korrupt, wer ist nicht korrupt, diesen Streit sollte die Justiz entscheiden. Die Politik sollte sich um die Probleme des Landes kümmern. Denn die Krise, die wir erleben, ist nichts anderes als ein Kampf um die Macht. Und es gibt Medienleute, die nur daran arbeiten, den Ruf von Menschen zu zerstören. Gleison Carvalho könnte für den Bürgermeister so ein Medienmensch gewesen sein. Doch deutlicher wird James Bell nicht. Ob er Auftragsmörder bezahlt hat, um den Moderator auszuschalten, dafür gibt es bislang keine Beweise. Ich verabschiede mich von James Bell und versuche herauszufinden, wem der Sender Radio Liberdade nun wirklich gehört. In Camusim wird die ganze Familie Aldigueri mit dem Radiosender in Verbindung gebracht. Nicht nur der Bürgermeister von Granja selbst, sondern auch sein Bruder und engster Mitarbeiter. Ich bitte ihn um ein Interview. Aníbal Filho wartet in einem Restaurant. Er hat eine Sonnenbrille in den Ausschnitt seines Poloshirts gesteckt und trägt das schwarze Haar seitlich gescheitelt. Ich bin Fan Nummer 1 da Mamãezinha querida. Como é que chama em alemão, meu Deus? Ich bin der größte Fan von eurem lieben Mütterchen. Meine Güte, wie heißt sie jetzt nochmal? Auf Deutsch. Da Angela Merkel. Von Angela Merkel. Ich finde sie wundervoll. Você não acha, finden não? Sie nicht? Also ich finde sie wundervoll. A história da Alemanha toda, ela é, eu acho que uma Die ganze Geschichte Deutschlands, gerade die Nachkriegsgeschichte, ist ein großes Exempel, das viel mehr verbreitet werden müsste. Insbesondere in armen Ländern. Die Bevölkerung ist von einem falschen Führer hinters Licht geführt worden. Die deutsche Mittelschicht wusste doch gar nichts von den Konzentrationslagern. Und als der Holocaust und der Zweite Weltkrieg vorbei waren, kamen die Risse, die Verletzungen ans Licht. Und die ganze Welt blickte auf Deutschland. Ihr habt das gemacht. Und das ganze Welt blickte auf Deutschland. Ihr habt das gemacht. Es folgt ein langer Vortrag über die deutsche Geschichte zwischen 1933 und 1945 und die Angst der Deutschen vor charismatischen Führern. Ihr Deutschen wurdet nach dem Zweiten Weltkrieg von der ganzen Welt stigmatisiert und seitdem achtet ihr auf etwas, das in Brasilien so schmerzhaft fehlt: Transparenz. Ihr versteht es wirklich, mit offenen Türen zu regieren. Das Volk weiß, was passiert. Você governar de fato de portas abertas para o povo. Und so transparent arbeitet er auch im Rathaus von Granja? Ich versuche es wenigstens. Es gelingt nicht immer. Aber wir kommen jeden Tag ein Stückchen voran. Aníbal ist nicht nur der Bruder von Romeo Aldigueri, dem Bürgermeister von Granja. Er hat selbst auch politische Ambitionen. Dieses Jahr hat er für den Stadtrat von Martinópolis kandidiert. Und bei den Wahlen Anfang Oktober auch gewonnen. Manche sagen, Aníbal möchte eines Tages Bürgermeister von Martinópolis werden. Fürs Erste wird im Januar 2017 aber ein Verbündeter der Brüder das Amt übernehmen. Der aktuelle Bürgermeister James Bell hat die Wahl verloren. Dank sehr schlechter Publicity, produziert und verbreitet von einem populären Radiosender namens Liberdade. Und ich will gar nicht von dem Verbrechen sprechen. Jeder weiß ja, dass die Familie des Bürgermeisters... Das brasilianische Gesetz sagt, jeder ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Aber gegen die Familie wird ermittelt und das ist schockierend und enttäuschend. Das wiegt schwer, besonders weil es ein Verbrechen gegen die Pressefreiheit ist. Ich versuche einen Themenwechsel. Ich nehme an, Sie haben nichts mit dem Radiosender zu tun. Ich habe nichts mit dem Radiosender zu tun. Ich habe gehört, dass Sie zu den Eigentümern gehören. Das stimmt nicht, nein. Aber ich hätte liebend gerne einen Sender. Ich will nicht lügen. Auch bei den Recherchen in Handelskammer und Staatsanwaltschaft kann ich nicht herausfinden, wer der Besitzer von Radio Liberdade ist. Weder Romeo Aldigueri noch seinem Bruder Aníbal Filho ist eine Beteiligung nachzuweisen. Eine Anfrage bei den Aufsichtsbehörden von Bund, Staat und Kommunen und beim Wahlgericht ergibt, gegen die Bürgermeister von Granja und Martinópolis laufen etwa gleich viele Verfahren wegen Stimmenkaufs und Korruption. Die Bundesaufsichtsbehörde vergibt für beide Kommunen den Transparenzwert 0. 0 von 10 möglichen Punkten. So schlecht wird allerdings die Hälfte aller brasilianischen Kommunen bewertet. Vorläufiges Ergebnis der Recherchen in Ceará? Ein Auftragsmord wäre vielen der Akteure zuzutrauen. Vielleicht wird der Auftraggeber nie ermittelt. Was zurückbleibt, ist der Eindruck, wenn in Brasilien ein Politiker den anderen beschuldigt, öffentliche Gelder in die eigene Tasche zu stecken, dann tut er das vor allem, um von den eigenen unsauberen Geschäften abzulenken. Brasilianische Journalisten vom Format eines Gleitson Carvalho werden nicht deshalb Opfer von Gewalt, weil sie mutig recherchieren, sondern weil sie sich in schmutzigen Machtkämpfen auf eine Seite stellen und weil sie denunzieren, statt zu recherchieren. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.